Zu dritt wollen der Europachef von General Motors, Karl Peter Forster, der Gesamtbetriebsratschef Klaus Franz und Opel-Chef Hans Demant den bisher noch zögernden Bundeswirtschaftsminister morgen in Berlin überzeugen, dass der Staat bei der Erhaltung der deutschen Standorte aktiv werden muss. Dass das so kommt, ist längst nicht ausgemacht, auch wenn die vier Ministerpräsidenten der Opel-Bundesländer diesen Weg mittragen würden. Karl Theodor zu Guttenberg, CSU, hält den Staat nicht für den besseren Autobauer, will zudem nicht garantieren, dass ein staatliches Engagement keine Arbeitsplätze kosten würde, und ihn treibt die Sorge um, dass deutsche Steuergelder bei der Opel-Mutter GM und deren zahlreichen Ablegern landen könnten. Ich wiederhole nochmal, was wir noch nicht zugesagt haben und wo es auch noch keine Zusage gibt, tatsächlich in irgendeiner Form zu staatlichen Hilfen greifen sollte. Muss gewährleistet sein, dass wir durch Mittel, die wir hier in die Hand nehmen, nicht lediglich etwa ein Standort in Saragossa gesichert wird, auf Kosten von Arbeitsplätzen in unserem Land. Auch die Kanzlerin zeigte sich gestern zögerlich, wenn auch im Tenor hilfsbereit. Sie forderte, weiter nach privaten Geldgebern zu suchen. Einer ihrer engen Vertrauten, der Wirtschaftsexperte Norbert Röttgen, wies ein staatliches Eingreifen kategorisch zurück. Die CDU bzw. CSU-Generalsekretäre Pofalla und Dobrindt halten Staatshilfen für Opel dagegen für denkbar. Weniger zurückhaltend äußerte sich Kurt Beck, der nach dem vorgelegten Rettungsplan Chancen sieht, den Standort Kaiserslautern mit seinen 3000 Beschäftigten zu retten und diese Möglichkeit auch nutzen möchte. Dabei scheut der ehemalige SPD-Vorsitzende nicht vor Staatshilfen und Staatsbeteiligung zurück, wie er im Interview der Woche im Deutschlandfunk erklärte. Der Staat sollte sicher nicht Automobilunternehmer auf Dauer werden, aber ich schließe ausdrücklich zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus, dass man sich auch in einer Beteiligung einbringt. Das hängt von den weiteren Gesprächen ab, also kein Weg ist verschlossen. Aber es geht um eine Hilfe, es geht nicht um eine Verstaatlichung auf Dauer oder um staatliche Anteile, die auf Dauer angelegt sind. Im Gegensatz zum Bundeswirtschaftsminister, der noch zahlreiche offene Fragen sieht, nannte der sozialdemokratische rheinland-pfälzische Landesvater Beck das 184 Seiten umfassende Opel-Papier eine gute Grundlage. In dem Konzept, das wir jetzt in den Grundzügen kennen, ist es so, dass einige Fragen, die ganz wichtig waren, geklärt scheinen. Das ist zum Beispiel die Frage, wer hat die Rechte, wer hat die Patente, was wird erwartet, dass Opel Deutschland, Opel Europa noch für den Gesamtkonzern tut. Also insoweit sind wir ein Stück weiter. Diese Voraussetzungen sind prüffähig und ich hoffe, dass sich darauf dann ein tragfähiges Gesamtkonzept bis, ich will mal hoffen, Mitte April aufbauen lässt.